Weiser durch dein programmiertes Tal in zeitloser Deutschlandreise, so schön und überregional. Wir bauen auf Platinen und wir denken digital. Töne fließen wie ein Strom den Fluss hinauf. Ströme steuern diesen neuen an deinen Seiten und mach dich zum Wechselstrom. Du erzählst von alten Zeiten, Wellen spiegeln sich in Chrom. Töne fließen wie ein Strom den Fluss hinauf. Weise durch dein programmiertes Tal in zeitloser Deutschlandreise, so schön und überregional.